jag ta sitt långsamma form. Mit zögerndem Schritt geh ich mit ihm mit, schon bald wird es Nacht sein. Und dann bleibt mir nur das Haus. Doch es ist leer und es ist schwer, allein ohne dich. Allein, da bin ich nun allein und zum Ersticken klein. Ist die große Hacienda. Allein, es bringt kein Laut zu mir. So wie toter Wüstensand rinnt die Zeit mir durch die Hand. Auf der großen Hacienda. Hinaus in die Pampas. Warum kann's nicht wieder so sein? Denn dieses mein Haus war auch dein Haus und ist es noch heut. Allein, da bin ich nun allein ersticken klein. Ist die große Hacienda. Dein Wort, es dringt nicht mehr zu mir. Tränen trüben meinen Blick und ich rufe komm zurück. Auf die große Hacienda.